Ehrlichkeit, schau nicht nur auf das Geld. Wenn du mal wieder traurig bist, dann denke stets daran. Nur Heiterkeit und Fröhlichkeit, die bringen dich voran. Die bringen dich.